Der Bettler aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Bettler. Ein Bettler kam mit bloßem Degen in eines reichen Mannes Haus und bat sich, wie die Bettler pflegen, nur eine kleine Wohltat aus. Ich, sprach er, kenn ihr christlich Herze, sie sorgen gern für andre Heil und nehmen mit gerechtem Schmerze an ihres nächsten Elend teil. Ich weiß, mein Flehen wird sie bewegen. Sie sehen, ich fordre nichts mit Unbescheidenheit. Nein, ich verlasse mich, hier wies er ihm den Degen, allein auf ihre Gütigkeit. Dies ist die Art lobgieriger Skribenten, wenn sie um unseren Beifall flehen. Sie geben uns mit vielen Komplimenten die harte Forderung zu verstehen. Der Autor will den Beifall nicht erpressen. Nein, er verlässt sich bloß auf unsere Billigkeit. Doch, dass wir diese nicht vergessen, so zeigt er uns zu gleicher Zeit in beiden Händen Krieg und Streit. Ende von Der Bettler. Aufgenommen von Sonja.